Wir haben das bekommen, was abgemacht war. Der Knackpunkt ist, ob unsere Beziehung zu ihm auf einem Tauschhandel basiert, auf einem Übereinkommen. So etwas nennt man das Gesetz. Am Sinai tauschten die Israeliten zwei Bünde gegeneinander aus. Gott hatte sie nämlich nicht aufgrund des Gesetzes aus Ägypten herausgebracht. Das Gesetz hatten sie noch gar nicht bekommen. Der Auszug basierte auf dem bedingungslosen Bund der Gnade, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Gott hatte gesagt, ich werde. Die Israeliten waren ganz und gar nicht perfekt. In Josua lernen wir, dass sie in Ägypten sogar Götzen angebetet hatten. Auch murrten sie den ganzen Weg zum Sinai, richtig? Trotzdem führte Gott sie aus Ägypten heraus. War Gott ihnen nah? Mussten sie extra 2 oder 3 Stunden am Tag beten, um Gottes Nähe zu erfahren? Nein, Gott war ihnen immer nah. Nachts in einer Feuersäule und tagsüber in einer Wolkensäule. Stellen Sie sich das vor, da draußen in der Wüste. Tagsüber wird es da sehr heiß. Die von Ihnen, die schon mal eine Israel-Tour gemacht haben, hatten vielleicht auch einen jüdischen Reiseführer, der auf die glühende Sonne wies und sagte, jetzt können Sie verstehen, warum die Juden sich beklagten, oder? Nee, eigentlich nicht. Denn die Wolke diente als Klimaanlage. In der Bibel steht, dass die Wolkensäule die Israeliten bedeckte. Sie waren vor der Hitze der Sonne geschützt, weil die Wolke ihnen Kühle bot. Nachts wird es in der Wüste jedoch richtig kalt, also machte Gott das Gegenteil. Er erschien ihnen in einer Feuersäule, er war ihr Heizkörper. Also, der Herr war ihnen immer nah. Das änderte sich erst am Sinai. Und Gott vollbrachte alle möglichen Wunder. Er ließ Wasser aus einem Felsen fließen. Er ließ Manna vom Himmel regnen, Engelsnahrung. Trotzdem klagten sie jeden Schritt des Weges, aber Gott zeigte weiter seine Gnade, seinen Segen, weil es nicht von ihnen abhing, sondern von seiner Güte. Sie mussten nur die Beziehung zu ihm aufrechterhalten. Doch in 2. Mose 19, am Fuß des Sinai, sagten sie, alles, was Gott uns befiehlt, können wir tun. Der Mensch maßt sich Gerechtigkeit aus eigener Kraft an, die er nicht hat. Sofort änderte Gott seinen Ton, sagt dem Volk, dass es mir nicht nahe kommen soll. Selbst ein Tier, das den Berg berührt, muss sterben. Bis dahin hatte Gott nie diesen Ton ihnen gegenüber angeschlagen. Er war mit ihnen nicht so umgegangen, kommt mir nicht zu nah. Er war ihnen den ganzen Weg von Ägypten nahe gewesen. Was änderte sich? Dass die Beziehung nun zu einem Tauschhandel wurde. Segne uns nicht basierend auf deiner Güte, segne uns basierend auf unserer eigenen Güte. Über diesen Aspekt habe ich in diesem Zusammenhang schon mal gesprochen. Wir verstehen, was das heißt. Aber ich will ganz ehrlich sein. Selbst als jemand, der viel über Gnade predigt, ist es schwer, mich nicht manchmal in einen Tauschhandel ziehen zu lassen. In eine Mentalität, die denkt, je mehr ich leiste, desto mehr segnet Gott mich. Unsere menschliche Natur hängt dem immer noch nach. Das zeigt sich auch in unseren Sorgen und Ängsten. Wir sind immer noch selbstgerecht. Uns ist nicht unbedingt bewusst, wie selbstgerecht wir sind. Ein guter Test ist folgender. Das, worüber wir uns Sorgen machen, ist ein Bereich, in dem wir selbstgerecht sind. Aber zurück zum Gleichnis. Jesus sagte, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Wörtlich steht da, hast du ein böses Auge, womit Geiz gemeint ist. So steht im Buch der Sprüche beispielsweise wörtlich, wer ein reichliches Auge hat, der wird gesegnet. Gemeint ist, freigebig den Armen zu helfen. Jesus sagt, wenn das Auge gesund ist, dann ist der ganze Mensch voller Licht. Wenn das Auge böse ist, wenn jemand geizig ist, ist der ganze Mensch voll Finsternis. Ähnlich sagt er hier wörtlich, ist dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, denn viele sind berufen, aber weniger auserwählt. Ich habe bereits darüber gesprochen, dass mir dieser Vers lange Zeit Sorgen bereitet hatte. Aber was bedeutet das? Viele sind berufen, aber weniger auserwählt. Es geht um Segen, um Lohn. Darum, was Gott uns gibt, um die 100-fache Vergütung. Alle Arbeiter wurden berufen, richtig? Die ganz früh am Morgen, die um 9 Uhr, die am Mittag, die um 15 Uhr und die ganz späten um 17 Uhr. Sie alle wurden berufen, aber nur wenige waren auserwählt. Wer ist es, der von Gott auserwählt ist? Gott wählt die aus, die ihn machen lassen. Die ihm die Möglichkeit geben, die Güte seines Herzens zu zeigen. Als der Herr des Weinbergs sagte, geht, ich gebe euch, was recht ist, da erhoben sie keine Einwände. Woher sollen wir wissen, dass du dein Wort hältst? Welche Garantie haben wir? Auf sowas bin ich schon mal reingefallen. Nicht nochmal. Erst den Vertrag unterschreiben, dann komme ich mit. Hätten sie sagen können, aber sie vertrauten. Allerdings denken sie bitte nicht, dass Gott unsere Arbeit nicht wertschätzt. Er unterbewertet Arbeit nicht. Aber das, was Gott über alles schätzt, ist ein schlichter Gottesglaube. Ein Glaube an sein Wort und an seine Güte. Das schätzt er über alles. In den Evangelien hüllte Jesus seine Herrlichkeit in Menschengestalt. Er kam als der Messias von Israel, als Menschensohn. Das betont er dort sehr oft. Aber er ist auch der Sohn Gottes. Er ist die fleischgewordene Gottheit. Doch er hat seine Gottheit immer versteckt. Er hat sie immer bedeckt gehalten. Er wollte sie nicht offen zeigen. Er bewegte sich unter Menschen wie ein Mensch, als der Messias von Israel. Doch wann immer er auf einen schlichten Glauben traf, wann immer eine Person auf seine Güte vertraute, war es fast so, als würde sich dieser Schleier der Menschengestalt aufheben und die Mittel der Versorgung Gottes in ihrer ganzen Fülle zum Glaubenden hinfließen. Das konnte eine einfache Glaubensberührung ganz am Rand sein, bloß den Saum seines Gewandes. Und die Fülle seines Segens floss zu dieser Person. Ohne Glauben kann man Gott unmöglich gefallen. Nun hat jeder von uns alle möglichen Eigenarten, Defizite und Charakterschwächen. Ich auch, haben wir alle, okay? Aber dem Herrn kommt es auf diesen schlichten Glauben an, der alle seine Mittel in unser Leben bringt. Das schätzt er höher als alles andere, dass wir auf seine Güte vertrauen. Also, wer ist vom Herrn erwählt? Viele sind berufen, aber weniger auserwählt. Diejenigen, die ihn machen lassen, die einen schlichten Glauben an seine Güte haben. Solche Menschen geben ihm die Gelegenheit, seinem Herzen Ausdruck zu verleihen. Gnade gibt den Letzten, was das Recht den Ersten zahlt. Ich habe Ihnen bereits den ersten Punkt gezeigt, den der Herr mir ganz frisch über dieses Gleichnis bewusst gemacht hat, über das Murren. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Vers 8. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn. Wann wird sich diese begünstigte Generation zeigen, die hundertfache Generation? In der Kirchengeschichte sehen wir, wie sich die Gemeinde häufig abmühte und manchmal wie zufällig auf einige Segnungen stieß. Doch in der Regel schien die Gemeinde nicht gerade in der Fülle von Gottes Segen zu leben. Nun, stimmen Sie mit mir überein, dass wir die Abendgeneration sind? Zunächst einmal, wussten Sie, dass dieses Gleichnis nur im Matthäus-Evangelium erzählt wird? Es kommt in keinem der anderen Evangelien vor, nur in Matthäus. Und das Matthäus-Evangelium wurde vor allem für wen geschrieben? Juden. Deshalb, um dem Text treu zu bleiben, muss ich sagen, dass die Ersten sich auf Israel beziehen. Und die Letzten auf die christliche Gemeinde. Zeitlich gesehen kam Israel zuerst und die Gemeinde erst später. Aber was Stellung und Gunst betrifft, wird die Letzte, die Gemeinde, die Erste sein. Israel hat nur einen äußerlichen Segen. Es hat Land und materielle Güter. Wir dagegen haben den Himmel. Wir sind mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Juden und Nichtjuden, die Gemeinde, ein neuer Mensch. Wir sind zu den Ersten geworden. Das ist grundlegend. Aber das Prinzip lässt sich auch auf Gläubige anwenden. Einige Christen bekommen keinen hundertfachen Segen, sondern einen 30- oder 60-fachen. Lassen wir hier mal die Arbeiter beiseite, die einen Tauschhandel mit dem Herrn trieben. Sprechen wir jetzt nur über die Arbeiter, die zwischen 9 und 17 Uhr anfingen. Würden Sie auch sagen, dass diese Arbeiter alle an die Güte des Herrn glaubten? Ja, aber trotzdem vertrauten einige mehr auf seine Güte als andere. Diejenigen, die um 9 Uhr anfingen, arbeiteten mehr. Gingen sie im Glauben? Ja. Bekamen sie einen hundertfachen Segen? Nein.